was das Heil, ihr Glaubenshände, was das Heil, greifet zu, was das Heil, ihr Glaubenshände, greifet zu, was das Heil, greifet zu, was das Heil, ihr Glaubenshände, greifet zu, was das Heil, ihr Glaubenshände, was das Heil, greifet zu. Was das Heil, greifet zu.